Ein Schlückchen. Am Schnaps heut zu sparen wär sündhaft, so heiß brennt der Sand. Wie fuhren wir Schnitter vor Jahren, Patron, nach der Maat außer Land. Wir machten, ins Schaffell geschlagen, im Viehwaggon stummes uns breit und dösten. Du triebst uns nach Tagen vom Bahnhof weg gleich in das Treit. Wir schwiegen, die Sensen geschultert vor Zorn und mähten mit knurrendem Magen das Korn. Es fand sich vor Nacht eine Scheune als Lager, oft war's nur ein Stall. Bleich rauschte das Korn, um die Zäune strich leise der dunstige Schwall. Im Kessel zog langsam die Brühe, wir bissen zum Brotranft vom Lauch, dumpf muten vom Gut her die Kühe, fremd war uns das Land und sein Brauch. Die Weise der Heimat, bald schluchzend, bald sacht, stieg auf aus dem stickigen Stroh in die Nacht. Wir schritten von Grannen zerstochen, die Glut schor den Nacken uns wund. Gemäht lag nach Tagen, nach Wochen das Korn, und man schob uns vom Grund. Es kam in der Schenke zum Zahlen, und sieh, zu gering war der Lohn. Wir füllten mit Schnaps unsere Schalen und fluchten dir, alter Patron. Wir fluchten dir grausam und schlürften den Schnaps und sangen die Weisen von Schafschur und Raps. Ein Schlückchen, gemäht ist der Weizen zu Hause. Wir wären bereit zu fahren und würden nicht geizen mit uns wie in früherer Zeit. Das Nass in den Eimern schmeckt bitter, die Hundstage bleichen den Mohn. Zum Teufel, braucht niemand mehr Schnitter denn draußen wie früher, Patron? Hier sind wir, und weißt du was Rechtes, wir ziehen noch heute und fragen erst gar nicht wohin. Schön ist wohl das Land der Slowaken und schön der slowakische Brauch, doch bitter zum Brot, wenn am Haken kein Schaf da mehr hängt, schmeckt der Lauch. Gefegt sind die Tennen, wir sitzen im Weg und gehen unnütz durchs Haus, wir flicken ein Rad, wir verschnitzen viel Holz und es kommt nichts heraus. Wir quetschen das Öl aus dem unreifen Raps und spülen, wenn's uns aufstößt, die Gurgel mit Schnaps. Die Butter im Haar wird uns ranzig. Der Wirt weiß, warum er uns sieht. Nimm 30 von uns oder 20, sonst wissen wir nicht, was geschieht. Nimm 10, aber nimm sie. Wir fahren noch heut, wenn du glaubst, dass es geht. Es hat auf der Welt sich seit Jahren viel hüben und drüben gedreht. Ein Schlückchen der Welt, noch ein Schlückchen, Patron. Slowaken, sie dreht sich und läuft uns davon.